Radio Ladies First aus Baden-Baden. 23.09 Uhr, hallo, ich bin Nachtschwärmer vom Dienst. The next song, Bad Boys Blue. Hungry for Love, Bad Boys Blue. Ja, wir haben heute wieder mehr Gewinnspiele. Da gibt es wieder jede Menge Geld zu gewinnen. da werden sich einige zurück erinnern. 1986, Ken Laflore, Tonight. Lots of music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Ja, und zwar mit Charlie 2000. Als ich vor einem Jahr auf deiner Bude war, da fand ich alles noch originell. Bei dir war Open House, Typen rein, Typen raus. Manche kamen abends, wenn sie gingen, war schon hell. Jedoch seit kurzer Zeit, da leben wir zu zweit in einem Haus direkt unterm Dach. Und nach wie vor fühlen deine Freunde sich hier wohl. Und sie spielen Rock'n'Roll bis morgens früh um 8. Hey, dieses Haus ist kein Bahnhof, auch wenn jeder bei uns einläuft. Hör mal zu, auf unsere Wohnung und auch wir ein bisschen Schonung. Zittert nun das Haus. Der Synthesizer steht genau auf meinem Bett. Und der Sound klingt als wäre im Bad. Sie tanzen auf dem Gang und in unserem Schrank. Wo eine halbe Rockband, die sonst keine Bleibe hat. Hier kann man Typen sehen wie Elvis und James Dean. Doch langsam treiben sie es zu toll. Denn gestern komm ich heim, sag zu ne Typen nein. Mädchen, geh woanders hin, der Laden hier ist voll. Hey, dieses Haus ist kein Bahnhof. Bei uns einläuft, hör mal zu, auf unsere Wohnung und auch wir ein bisschen Schonung. Ich fürchte nur, der ganze Spuk wird erst zu Ende gehen, wenn wir mit unserer Kündigung mal auf der Straße stehen. Auch wenn jeder bei uns einläuft, hör mal zu, auf unsere Wohnung und auch wir ein bisschen Schonung. Hey, dieses Haus ist kein Bahnhof. Auch wenn jeder bei uns einläuft, hör mal zu, auf unsere Wohnung und auch wir ein bisschen Schonung. Dieses Haus ist kein Bahnhof, allerdings nicht. So sind die Rockers. Hey, ja. So, ganz heiß, Dr. Alban. Die ganz neu. You and me. Make this world a better place. Color of your skin doesn't speak for you. Color of your skin doesn't speak for you. You and me. like a skin, I take a trip round the world, me and my DJ Dennis Pop. Preaching gospel places to place, town to Tanseri to sit up to Pyaland, Kiruna City. Play these jokies and we make hit records. Dennis and me, we are one family. So why this hatred and why this hustle? Just make this world a better place. We are one in this whole wild world. We feel it together as one family. No wicked, no one miss, enough parasite. Enough respect to each and everyone. We feel eat and chat, rubber dog together. Come down, call up people and get mixed up. I miss a Chinese man and Japanese get mixed up. I miss a English man, American get mixed up. Tja, hört man gleich. Typisch Dr. Alban. 22 Uhr 22. Yeah. music now. Treffpunkt für nette Leute? Natürlich Musikladen in Schramberg-Sulgen. Mittwoch und Donnerstag für Ladies halbe Preise. Super Musik, Oldies, Country und vieles mehr. Musikladen, Moritz-Meyer-Straße 6 in Schramberg-Sulgen. Hey guys! Every time you want, you can do that. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on there! Tja, die rollende Disco Charlie 2000 ist jede Woche on the road. Diese Woche am kommenden Freitag, 14. Juni, Lichtenau ist da dran. Er ist in der B36 im Festzelt. Und da ist natürlich Stimmung angesagt. Steaks, offenes Bier, Bratwürste und alles, was das Herz begehrt. Am Samstag, den 15., da ist Charlie 2000 mit der großen Anlage in Altenheim, in der Festhalle. Altenheim direkt bei Offenburg. Gleich eine Woche später, am 21. Freitag, Hügelsheim. Höhe Baden-Baden ist das in der Festhalle. Und am Samstag, den 22. Juni, ist Charlie 2000 in Schwarzach. Rheinmünster-Schwarzach, Höhe Bühl. Oh, da mal Tutti Frutti dabei. Ey, Tutti Frutti! Aber ohne Hugo Egon Balder. And try to show him what we make and listen the plays on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, and listen, we are the greatest. On the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road again. So, alles klar? Dann darf ich mich noch bedanken für den Besuch letzten Samstag in Emmendingen in der Fritz-Böhle-Halle. Das war super. Hey, we're Charlie 2000 on the road again. We're Charlie 2000 on the road again. Hey, we're Charlie 2000 on the road again. We're Charlie. So, zwischenzeitlich 22.34 Uhr und jetzt geht's gleich los mit unserem Gewinnspiel, genau. Und da gibt's wieder 10 Mark zu gewinnen. Und da würde ich vorschlagen, was zu schreiben bereitlegen, weil das ist ein Fünferblock. 5 Interpretens werden gesucht hier. Hier ist die Frage Nummer 1. Wie heißt diese Interpretin? Breath away. But when you said hello, I So, also wie gesagt, es ist ein 5er-Block. Ich möchte dann alle 5 Interpreten wissen. Und das war Frage Nummer 1 innerhalb dieses Blocks. Nächste Frage. Da sind die Oldie-Spezialisten dran. Hi, hi, hi. So, für die Oldie-Spezialisten war das bestimmt nicht schwierig. Aber die nächste, die könnte schwieriger werden. Jetzt kommt Frage Nummer 3. Wie heißt diese Gruppe? Besser gesagt, wie hieß sie? Steht nicht mehr. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Hieß diese Gruppe? Das ist unsere Frage Nummer 3. Jetzt haben wir noch 2 Stücke zu unserem Gewinnblock hier. Yeah. schöner Song, Keep It. Wie heißt die Gruppe? Also das dürfte schon ein bisschen schwieriger sein, aber ein echter Nachtschwärmer weiß das. Letzte Frage. So, erstmal will ich wissen, wie heißt diese Gruppe, die den Song spielt und von wem kommt das Original? Der Song heißt Pretty Woman. Pretty Woman. So, das ist unser Fünferblock. Radio Ladies First. Du bist dran. Call me 07221 700 und dreimal die 7, die heiße Nummer. Und wer es richtig weiß, bekommt 10 Mark zugeschickt. Teenager in love. One day I feel so happy. Also mal ganz ehrlich, jetzt bin ich wirklich absolut gespannt, was da jetzt rauskommt. Jetzt habe ich mal den ersten Kandidaten dran. Das ist der Uwe aus Frankenthal. Du bist 26, Uwe? Ja. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Was meinst du jetzt, was da alles drin war? Ja, also das erste, das war Susi Quattro. Susi Quattro, genau. Das zweite war also CCR, Gleason's Clear oder Revival. Richtig. Das dritte war Madness. Madness, genau. Das vierte, oh du, oh, Four Tops. Nein, leider nicht. Und das fünfte? Fünfte, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Huey Lewis? Auch nicht. Okay. Tut mir leid. Ja. Tschüss nach Frankenthal, Uwe. So, nächster Kandidat ist der Gerd aus Reutlingen, 38 Jahre alt. Hallo Gerd, bist du auch ein Nachtschwärmer? Bin auch ein Nachtschwärmer. Super. Und ein Radefuchs, ja? Also es gehört Susi Quattro. Das wird man sehen. Ja, genau. Die ersten drei waren ja klar. Die waren richtig, genau. Und dann? Das letzte, das fünfte war Roy Orbison, Pretty Woman. Ja, und welche Gruppe hat es gespielt? Roy Orbison, das Original. Ja, das ist klar, das Original. Aber das, was hier kam, war von einer Rockgruppe gespielt. Ach so. Ist nicht bekannt. Und das vierte? Ich hätte auch, auch nicht. Tut mir leid. Okay. Tschüss. Mach nichts, mitmachen ist alles. Jetzt habe ich hier ganz aus der Nähe den Bernd aus Bruchsal. Ich grüße dich. Also, pass auf. So, ja. Die Nummer 5, die habe ich gehört, das ist der Defensive Raff mit Pretty Woman. Und Spencer Davis Group ist original. Nein, auch nicht. Falsch. Roy Orbison. Oh. Ja. Und das vierte, weißt du das? Eishaus. Auch nicht. Bernd, tut mir leid. Tschüss. Ha, das freut mich. Ich habe eine richtige harte Nuss mal wieder. Tja, Nachtschwärmer, wie sieht's aus? Ich möchte nochmal die Nummer 4 und die 5 Auflesung möchte ich wissen. Ja. Dann stehe ich die 10 Mark selbst ein. Keiner weiß es. So, nächster Kandidat, der Franz aus Weinheim, 35 so. Jahre. Franz. Die Nummer 5 ist David D. Ruff, Roy Orbison, das Original. Das stimmt, Roy Orbison, von dem kommt das Original, ja. Die Nummer 4 ist Men at Work. Auch nicht, Franz. Tut mir leid, tschüss. So, kurz vor der Zeitgrenze, den Ralf noch aus Haspach. So, Ralf, was meinst du? Nummer 5 Ray Orbison Original und Nummer 4 ist Metal Side Head. Auch nicht? Auch nicht. Pech gehabt. Tschüss. So, ich glaube, die 10 Mark stecke ich nachher selbst ein. Gleich 22.58 Uhr beim großen Privaten. Rock'n'Roll on Radio in Mono or in Stereo. Es kommen noch mehr Lösungen rein, die machen wir dann ganz kurz nach 23 Uhr, bitte. Bis spät im Stadtgespräch. Die anspruchsvolle internationale Mode für die Frau. Na klar, Boutique Exquisite. Das besondere Modeerlebnis. Sportiv bis elegant. Mode von Größe 34 bis 54. Nicht nur kleine Größen, auch für die liebenswerten Molligen. Wir ziehen sie an. Boutique Exquisite, Rosemarie Fanninger in Dornstetten. Hier ist der große Private aus Baden-Baden. Radio Ladies First Horoskop mit unserer Hausastrologin Ruth Bauer-Wolf. Für den morgigen Donnerstag. Widder, morgen kommen Sie vor allen Dingen durch harte Arbeit und Ihren Kampfesgeist voran. Stier, Sie wirken auf andere sehr harmonisch und ausgleichend. Nutzen Sie den Tag, um etwas schwierige Objekte anzugehen. Zwillinge, nehmen Sie auch zu kleinen Notlügen, keinen Zuflucht, sie bringen ganz und gar nichts ein. Krebs, leicht kommen Sie an wichtige Informationen heran, der Abend steckt voller Überraschungen und die Liebe wird ganz groß geschrieben. Löwe, Entscheidungen, die eventuell einen Wohnungswechsel betreffen, sollten sehr, sehr gut überlegt werden. Jungfrau, beherrschen Sie Ihre innere Erregung, toben Sie sich lieber in der Liebe aus oder im Hobby. Waage, vielleicht sind Sie etwas unkonzentriert, lassen Sie sich dieses aber nicht anmerken, Sie könnten von Höhergestellten beobachtet werden. Skorpion, Skorpionfrauen legen mit ihrem morgigen Charme das reinste Feuerwerk. Schütze, Sie haben die besseren Karten in einer Geschäftsangelegenheit, nur in der Liebe kommt ein anderer zum Zuge. Steinbock, alles was mit Finanzen zu tun hat, ist sehr vorsichtig zu behandeln. Keine größeren Ausgaben bzw. Anschaffungen morgen tätigen. Wassermann. Unter Umständen bekommen Sie einen wichtigen Tipp, der Sie in schwierige Problemlösungen unterstützt und Ihnen hilfreich zur Seite steht. Fische, haben Sie Lust auf etwas Neues? Dann greifen Sie zu, probieren Sie es aus. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Welcome! So, jetzt bitte ich die Radefüchse vom letzten Gewinnspiel nochmal anzurufen, die da meinen, sie haben das Richtige, weil 10 Mark liegen noch im Pott hier. 07221 700 und dreimal die 7. Hintergrund läuft ein Spezialremix von Farm All Together Now. So, nächster Kandidat für unser Gewinnspiel, vor 23 Uhr war das, ist der Martin aus Riederich, das ist bei Reutlingen. Du bist 20 Jahre, bist du ein Oldie-Spezialist, Martin? Oh, eigentlich nicht, nein. Nicht? Aber vielleicht weißt du es. Also, was meinen wir? Ja, und zwar, Marcel, das war Cupid von den Spinners. Von den Spinners, von den Detroit Spinners, richtig! Genau. Und das Letzte? Das Letzte war Roy Orbison. Ja, das ist klar, das Original. Aber wer hat es gespielt? Das nachgespielte von David Lee Roth. Nein, nicht. Aber Van Halen, ich sag dir es. Aber das ist egal, du hast die Spinners gewusst und das genügt mir. Yay! Juhu, du hast nämlich 10 Mark gewonnen. Bleib mal dran. Wie gesagt, das erste war Susi Quattro, das zweite CCR, das dritte Madness, das vierte Spinners und das fünfte Van Halen und das Original kam von Roy Orbison. Wir haben nachher noch ein Gewinnspiel. All together now. More. Music back to back. Let's go. So, die muss ich immer wieder bringen. Das ist nämlich Sabrina. Richtige Ohrwurm. We'll be right back. Kriegst du noch nicht einen Ohrwurm, eh? Bei mir läuft's immer. Sabrina! Super! Geil! Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000! Newsflash! So, habe ich gestern schon mal gemacht. Bring ich heute nochmal. Gypsy Woman. Der Stern am Himmel. Hitmäßig betrachtet. She's just like you and me, but she's homeless. schon sagen, absolute Sahne. Gypsy Woman. Ja, ich glaube fast, es geht einigen morgen nicht mehr aus dem Kopf. Heia! Hurricane, die Superdisco in Kiel, Sundheim, im Industriegebiet. Morgen Donnerstag, wie jeden Donnerstag, Stereo trinken. Das heißt, ein Getränk bestellen, zwei bekommen, aber eins nur bezahlen. Doppelt gemoppelt. Am Freitag, Eintritt frei. Und samstags Party bis Sonntagmorgens um 5 Uhr. Und da gibt's alles im Hurricane. Bistro mit leckeren Snacks, Billardraum und so weiter. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Das muss in dieser Stunde nochmal kommen. Wo Charlie am Wochenende ist. Nämlich übermorgen am Freitag, den 14. Da ist dran, Lichtenau. Festzelt. Ja, da ist wieder was los. Vor allem Stimmung. Aber das ist ja alles auch dafür geschaffen. Die Musik. Dann offenes Bier, Steaks, Bratwürste, Pommes und so weiter. You gotta come und natürlich ein tierischer Sound. On the road again. Ein Tag später, Samstag, 15. Juni. Charlie 2000 in Altenheim. Es bei Offenburg, hinter Schutterwald. Und zwar in einer riesengroßen Festhalle. Gleich zum Vormerken, wieder eine Woche später am 21. Hügelsheim. Die Festhalle, das ist an der B36 Höhe Baden-Baden, bei Iffezheim. Dann am 22. Samstag, 22. ist Charlie 2000 in Schwarzach. Rhein-Münster-Schwarzach im Festzelt. Riesengroßen Jubiläumsfestzelt der Feuerwehr. Und da habe ich jede Menge Frauen engagiert, da haben wir eine Tutti-Frutti-Show. Ey, Tutti-Frutti! Aber wie gesagt, ohne Hugo, Egon, Balder. Was viel Besseres. We are the greatest on the road. Road again by Charlie 2000. Einfach begnadet. 24 hours a day, 7 days a week. Jetzt geht's los mit unserem Gewinnspiel. So, jetzt kommt ein alle heißer Mix. Da sind 7 Titel ineinander gemixt. 5 möchte ich mindestens wissen. 5 Interpreten, die jetzt hier ineinander gemixt sind. Also aufpassen, Nachtschwärmer. beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, hier läuft das Nachtschwärmer-Gewinnspiel zwischenzeitlich 23.27 Uhr. So, hey! Jetzt würde mich interessieren, was für Interpreten da dabei waren. Ja, okay? Und hier ist die Hotline, die heiße Nummer 07221 700 und dreimal die 7. Und die Gewinne für den Nachtschwärmer, da lasse ich immer so 5-6 Wochen zusammenkommen und dann werden sie verschickt. Nächste Woche sind sie wieder dran alle. Und jetzt legen wir wieder 10 Mark im Pott. Hier ist das Nachtwärmer-Geschwindspiel. There's no sound like hit sound. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Im Hintergrund läuft KLF. So, jetzt habe ich den Nachtschwärmer Rainer aus Ludwigshafen dran. 24 Jahre alt? Ja, hallo, jawohl. So, Rainer, was hast du jetzt alles gehört in diesem Mix da drin? Also Visage. Visage? Human League. Human League, ja. Markus. Markus war ein bisschen da, ja. Und Kraftwerk. Ja, was noch? Das fünfte haben wir nicht gekannt. Gary Newman. Gary Newman. Und da war noch drin Yasu. Ja, du, das war das Problem, genau. Okay, trotzdem, 10 Mark für dich. Hey, hey. Schon wieder Nachtschwärmer, man hat 10 Mark gewonnen. Bleib dran. Rock your, cause you have the move to the flow of the BB blaster. Baseballistics, I'm gonna kick this hard. There's a KLF special mix. The best of KLF. Hey, hey, are you ready for disco sound? 23:35 Uhr. By Collis. Melanie Sanders aus dem Jahr 81, also 10 Jahre alt. Ich glaube, jetzt dürfte sie nicht mehr allein sein, die Melanie. Und diese Platte ist für alle einsamen Ladies. Nachtschauer-Spezial jeden Dienstagmittwoch mit Charlie 2000. Und der nächste Song, da heißt Gabi gibt ne Party. Gabi, Gabi gibt ne Party. Heute Abend gehen wir aus, sagte Gabis Mutter. Es wird recht spät und sei schön brav, im Kühlschrank steht dein Futter. Gabi stürzt zum Telefon, sie kann es kaum erwarten. Cola, Wein und Chips sind da, jetzt kann die Party starten. Gabi, Gabi gibt ne Party. Gabi, Gabi gibt ne Party. Angesmang ist angesagt, jeder findet spaßig. Alle sehen glücklich aus, nur Uwe schaut so glasig. Gabi tanzt mit Peter, Birgit tanzt mit Klaus. Uwe kotzt ins Blumenbeet im Garten hinterm Haus. Gabi, Gabi gibt ne Party. Gabi, Gabi gibt ne Party. Kameraden, die waren niemals eingeladen. Violen sprechen. Der Rock, gut zu hören im ganzen Block. Da hält ein Wagen vor dem Haus. Entsetzt steigen die Eltern aus. Blumenbeet, das ist nicht mehr. Die Tür ist weg, der Kühlschrank leer. Der Teppich brennt, der Hund ist tot. Und Uwe hat jetzt Haus. Gabi gab eine Party, war schon nach dem Ärger. Der Ärzte waren das übrigens. Radio Ladies First. Radio Ladies für Ladies First. Kinder, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Schnauze, Fiori. So, jetzt reiten wir nach Texas, die Sonne putzen. Thank you. dieser Cowboys reiten durch die Prärie. So, immer so zwischen 11 und 12 löchern mich die Leute, wann wieder endlich ein Mandawitz kommt. Ja, da habe ich was angefangen. August aus Oberkirch hat angerufen, er zeichnet alle Mandawitze auf. Machen wir mal gesammelte Werke. Gut, einen bringe ich, aber der ist ein bisschen länger. Das wird nur einer. Aufgepasst, Manta-Fahrer, alle Fahrer überhaupt. Ein Ostfriese, ein Bayer und ein Manta-Fahrer stehen auf dem Dach eines brennenden Hochhauses. Unten hat sich die Feuerwehr bereits mit dem Sprungtuch aufgestellt und fordert den Ersten auf zu springen. Der Ostfriese tritt als Erster an den Rand des Daches. Von unten kommt die Frage, was bist du? Darauf der Ostfriese, Ostfriese, mein Jung, okay, spring. Der Ostfriese stimmt sich ab, legt eine wunderschöne Flugphase hin und landet sicher im Sprungtuch. Bravo, gut. Darauf die Aufforderung an den Nächsten. Das ist der Bayer, der tritt vor. Frage, was bist du, wer bist du? Jo, mei, ich bin ein Bayer. Okay, spring. Der Bayer stimmt sich ab, legt eine etwas seltsame Flugphase hin und ein Meter, bevor er im Tuch landen könnte, ziehen die Feuerwehrleute das Sprungtuch weg. Flatsch, da liegt er. Aufforderung an den Letzten, den Mandafahrer. Was bist du? Ey, ich bin ein Mandafahrer, ruft er oben runter. Aber mich könnt ihr nicht drankriegen, ey. Jetzt legt ihr das Tuch schon auf den Boden und geht alle 50 Meter beiseite. Das ist ein schlauer Fuchs. .23:47 hier ist die große Private. Hallo Mantafahrer, ich grüße euch. Disco Radio Action, Disco Radio Action. Ganz heißer Song, Just Another Dream.

22.57 Uhr beim großen Privaten. Ah, das war ein bisschen deutscher Wellemix. Chicago Mood. Was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. I wanna give you devotion. Tja, Charlies letzte Minute ist angebrochen. Der große Private sagt Dankeschön. Das war's für heute, den 12. Juni. Nächsten Dienstag und Mittwoch heißt wieder abends Nachtschwärmer Spezial. Non stop. Nachrichten.